ARD. Hi, das ist Lost in Nahost, die Story. Euer Podcast zum Krieg in Israel und Gaza. Hier mit ganz besonderen Folgen. Ich bin Ann-Kathrin Wetter und wenn ihr jetzt erst einsteigt, dann hört euch vorher unbedingt Folge 1 an. Alle Folgen findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und noch ein Hinweis, bevor es losgeht. In dieser Folge hier sprechen wir auch über Themen wie Tod, Gewalt, Verletzungen und Trauma. Passt auf euch auf beim Hören. Das hier ist Folge 2. Es gibt keinen sicheren Ort. Daphna und ihr Mann Florian wachen gegen 9 Uhr auf, im Hotelzimmer. Sie haben nur wenige Stunden geschlafen. Ein Bus hat sie noch in der Nacht ans Tote Meer gebracht, ganz im Osten von Israel, an der Grenze zu Jordanien. Wirklich, also jeder Person, die ich gesehen habe, habe ich umarmt. Also alle waren so erleichtert, Leute zu sehen, weil es war schon, glaube ich, nach und nach klar, dass viele das nicht geschafft haben. Es war unklar, wer in Gazastreifen mitgeschleppt wurde. Also in dem Moment wussten wir gar nichts davon. Es gab gar keine Info. Vor wenigen Stunden, da waren sie noch im Sicherheitsraum im Kibbutz. Draußen die Kämpfer mit den automatischen Waffen, den Raketenwerfern und den Granaten. Und jetzt sitzt Daphna da in diesem Hotelressort. Ein weißer Klotz mit Palmen, Poollandschaft, Sonnenterrasse und Fitnessstudio. Es ist Sonntag, der 8. Oktober, der Tag danach. Daphna und Florian machen sich fertig und gehen aus dem Zimmer. Es ist so gegen 9:30. Der Flur da im Hotel ist riesig. Eine Tür neben der anderen. Ich erinnere mich, dass ich ins Essenssaal gegangen bin und haben alle, so alle waren fix und fertig. Viele Überlebende aus dem Kibbutz von Daphna aus Be'eri sind in der Nacht hierher evakuiert worden. Alle sahen aus, meine Freundin hat das als Zombie, hat gesagt, ihr seht aus wie Zombies. So. Und so sahen wir aus und so haben wir auch gefühlt. Also ich erinnere mich, dass ich einfach die Leute haben einfach geweint. Das habe ich gesehen, dass alle einfach geweint haben. Und dann habe ich gewusst, okay, die wissen schon Bescheid, wer tot ist oder nicht. Und ich habe zu der Zeitpunkt gar nicht gewusst. Dieser Tag ist ein Sonntag. Daphna und ihr Mann wollten eigentlich zurück nach München fliegen. Am Montag wollte Daphna schon wieder arbeiten. Aber ihr ist klar, sie kann hier auf gar keinen Fall weg. Sie schreibt ihrer Chefin in der Agentur, wo sie als Art Director arbeitet. Ich brauche sofort einen Aufhebungsvertrag. Sofortiges Aufhebungsvertrag, weil ich komme nicht mehr zurück. Also die Arbeit war so unwichtig, dass es mir gar nicht so... Es war mir alles egal. Es hat mir gar nicht mehr interessiert, wie sie das lösen oder was sie da machen. Es war einfach, okay, ich bin raus. Unten im Hotel suchen sich Daphna und Florian einen Platz im Speisesaal, am Fenster. Ich konnte nichts essen. Ich habe Kaffee getrunken und war total angespannt. Also ich musste erst mal um die Medikamente kümmern. Und die Medikamente für Daphnas Vater. Er und seine Pflegerin sind aus dem brennenden Haus nach Tel Aviv evakuiert worden. Ohne Handy, ohne Geld, ohne alles. 3-4 Stunden telefoniert Daphna Verwandte ab, bis ihr Vater endlich versorgt ist. Das war so ein Moment, wo, okay, die erste Sachen haben wir gemacht. Und dann war, okay, wo ist Eitan? Ihr hört Lost in Nahost, die Story. In dieser Folge erzählen wir euch, was nach dem Angriff der Hamas passiert ist und wie sich das Leben von Daphna und Mohammed nach dem 7. Oktober komplett ändert. Es ist eine Folge darüber, wie zwei Menschen in einer Ausnahmesituation weitermachen. Daphna am Toten Meer und Mohammed im Gazastreifen. Es ist eine Folge über den Krieg. Noch auf dem Weg ins Hotel nachts hat Daphna versucht, rauszufinden, was aus ihrem Bruder Ethan geworden ist. Der war morgens aus dem Haus gerannt zum Sicherheitsteam. Ruf alle Krankenhäuser, schau, ob Ethan da ist. Daphna fängt an zu suchen. Der Stand in der Nacht ist allerdings... Ethan ist nirgendwo. Ethan kommt auch den ganzen Sonntag über nicht in diesem Hotel an. Und auch in keinem anderen Hotel und in keinem Krankenhaus. Aber es sind ja auch noch andere im Kibbutz. Und es gibt auch noch Kämpfe dort. Man denkt, wichtige Momente im Leben, in denen sich alles ändert, die sind ganz klar und müssen sich irgendwie auch groß anfühlen. Bei Daphna ist es nicht so. Es ist erstmal eher so ein Gefühl. Ethan, der lebt nicht mehr. Jemand aus der Sicherheitsgruppe ist hingegangen am Dienstag. Hingegangen, wo Ethan zuletzt war, wo er zuletzt lebend gesehen wurde. Ich glaube, der Typ aus der Sicherheitsgruppe hat ihn eigentlich identifiziert am Dienstag. Und dann habe ich gedacht, okay, ich informiere jetzt auf Facebook, damit niemand das von den Medien mitbekommt und auch die Familie und so. In den Medien in Israel werden in diesen Tagen die Namen der toten Soldaten veröffentlicht. Die sagen einfach alle Namen. Ja. Und Daphna will nicht, dass es jemand aus den Medien erfährt. Also macht sie einen Facebook-Post. Es ist ein Bild von Ethan, wie er am Strand steht. Mit Sonnenbrille, grauem Bart, kurz rasierten Haaren, Tanktop. Er lächelt in die Kamera, ohne Zähne zeigen, so irgendwie frech. Daphna schreibt auf Hebräisch. Uns hat die Mitteilung erreicht, dass mein geliebter Bruder Ethan tot ist. Nach dem, was wir wissen, wurde er ermordet von Terroristen in einem schweren Kampf. Stundenlang hat er heldenhaft und mutig mit dem Sicherheitsteam den Kibbutz verteidigt. Gegen Hunderte von Terroristen. Wann die Beerdigung ist, werden wir noch bekannt geben. Wir sind sehr schockiert, traurig und fassungslos über diese schlimmen und bitteren Nachrichten. Daphna, die postet es auch, weil so viele Leute gerade versuchen, Ethan zu erreichen. Und er antwortet nicht. Aber obwohl Daphna den Facebook-Post macht, obwohl sie schon Leute informiert, so richtig glauben, dass ihr Bruder Ethan tot ist, das will und kann sie nicht. Nee, ich hatte schon Hoffnung, weil das Ding war, der wurde nur anhand dieser Person identifiziert. Also diese einzelne Person hat ihn identifiziert, weil er kannte natürlich. Offiziell bestätigt ist da noch nichts. Es geht nicht so schnell. Weil nach dem 7. Oktober müssen in Israel viele Tote identifiziert werden. Teilweise sind die Körper so zugerichtet oder verbrannt, dass das mit der Identifikation schwierig ist. An mehr als 20 Orten und bei einem Musikfestival haben die Kämpfer der Hamas in Israel Menschen ermordet. Sie haben vergewaltigt, hingerichtet. Es gibt rund 1200 Tote, 250 Geiseln. Also so viele Menschen wurden als vermisst bezeichnet. Also niemand wusste genau. Zum Beispiel das ist, was mit Emily zum Beispiel passiert. Das Mädchen, die wo erstmal als tot geklärt wurde und danach kam raus, dass sie eigentlich in Gazastreifen ist. Also das lag auch daran, dass jemand sie sozusagen, die Kante identifiziert hatte, aber er lag falsch. Und an diese Hoffnung, dass Ethan noch irgendwo sein könnte, an die hängt Daphna sich. Also deshalb war das alles so unklar, weil es ist jetzt nicht, dass die Polizei kam und hat DNA oder hat irgendwas Offizielles genommen. Das war alles so, okay, jemand hat ihn gesehen. Vielleicht hat er sich auch geirrt, keine Ahnung. Also das war, hatten auch keine Leiche. Also da, es war alles so chaotisch, dass alles möglich war damals. Und dann habe ich gedacht, okay, bis ich eine finale DNA identifiziert, oder also eine, sage ich mal, eine offizielle Behörde oder sowas, das nicht bekomme, dann ist für mich noch nicht final. Auf der anderen Seite der Grenze, in Gaza. Hier hat der Krieg begonnen. Israel will die Hamas vernichten. Es gibt israelische Luftangriffe, Tote. Seit Tagen ist die Grenze nach Gaza zu. Das heißt, nichts und niemand kommt rein oder raus. Es wird kein Essen mehr geben. Das hat der israelische Verteidigungsminister gleich 2 Tage nach dem Angriff der Hamas gesagt. Keine Elektrizität, keinen Treibstoff. Er hat gesagt, wir kämpfen gegen menschliche Tiere und wir handeln dementsprechend. Mohammed, der musste raus aus seiner Wohnung. Ganz in der Nähe gab's Hamas-Gebäude, sagt er. Da war er nicht mehr sicher, wegen der Luftangriffe aus Israel. Jetzt wohnt er mit seiner Frau Sarah bei Verwandten. Aber was als sicher gilt und was nicht, das kann sich in Gaza ganz schnell ändern. Because actually everywhere you went, there is no safe place. And you feel that death is surrounding you. Everywhere you went, you go. Es gibt keinen sicheren Ort in Gaza. Das sagt Mohammed uns immer wieder. Er arbeitet tagsüber bei einem Krankenhaus, also in so einer Art Hof. Da gibt's Internet und Strom. Mohammed ist Journalist für die ARD. Und bei Krankenhäusern im Gazastreifen können Journalisten arbeiten. Und die Menschen in Gaza fühlen sich da einigermaßen sicher. Es ist der 17. Oktober, 10 Tage nach dem Angriff der Hamas. Mohammeds Telefon klingelt. Ein Kollege vom ARD-Studio in Tel Aviv ist dran. And he asked me if there is a news that Rafah border opened or not. Mohammed soll checken, ob das Gerücht stimmt, dass die Grenze im Süden vom Gazastreifen offen ist, die nach Ägypten. Das wäre krass, weil eigentlich ist seit Tagen alles dicht. Und viele Menschen wollen gerade einfach nur noch raus. Auch weil sie Angst davor haben, dass das israelische Militär bald mit Bodentruppen einmarschiert. Es ist gegen Mittag, 12 Uhr ungefähr, als Mohammed losfährt. Um nachzuschauen, stimmt das Gerücht, ist die Grenze offen. Sie nehmen den direkten Weg nach Süden, die große Straße, eigentlich Hauptverkehrsstraße des Gazastreifens. Salah al-Din heißt die. The driver was very fast. Sie haben es eilig, weil Mohammed will schnell filmen und vor Sonnenuntergang wieder zurück sein. Nachts ist es noch gefährlicher auf den Straßen. Und um den Film überspielen zu können, braucht er Internet. Das hat er unterwegs nicht. And in the way we felt that something hit in the car. Irgendwas schlägt gegen das Auto. Sie bleiben stehen. Der Fahrer steigt aus und schaut sich den Reifen an. Und Mohammed, der steigt auch aus. Er hat schon die ganze Zeit so ein komisches Gefühl gehabt und jetzt ist er sich sicher. Irgendwas stimmt nicht. It looks like it's not safe. Auf der Straße nur Mohammed und sein Fahrer und sonst niemand. Yeah. Usually there is many people. Der Fahrer geht ums Auto, schaut sich die Reifen an. Einer muss gewechselt werden. Und Mohammed schaut in den Himmel. Über ihm Drohnen. Ja, yeah, something like this. Yeah. Drohnen vom israelischen Militär. Viele. Die können ausgestattet sein mit Kameras und sie können auch bewaffnet sein. I'm trying to do everything to not be targeted. Mohammed will auf keinen Fall ins Visier der Israelis geraten. Er will zeigen, ich bin Journalist, ich bin nicht Hamas. Er steht da und schaut nach oben zu den Thronen. Zeigt auf seine Weste. Da steht groß Press, Presse. Er zeigt aufs Auto, auch da Press. I'm sure that they will see me. Because actually it's everywhere. Die Drohnen, überall. Und irgendwo sitzt jemand, der ihn beobachtet. Über die Kameras an den Drohnen. Und dafür sorgt, dass er nicht angegriffen wird, hofft Mohammed. Und dann hört er auf einmal ein Pfeifen. You hear the rocket when it's in the sky. It seems like... Mohammed versucht noch in Deckung zu gehen. Hinterm Auto. Then, actually, I heard the sound of the rocket. It's like... Like this. Then... Nach ein paar Sekunden kommt Mohammed wieder zu sich. And I feel myself that I'm on the ground. When I hear the bombing, I feel myself that I'm on the ground and I'm not in the same place that where I was. Die Druckwelle, die hat ihn weggeschleudert. Mohammed steht auf und will sich in Sicherheit bringen. Er weiß ja nicht, was als nächstes passiert. Er stolpert und fällt nochmal hin. Erst Stunden später merkt er, dass sein Knie wehtut, und zwar so richtig. Es wird ihm noch Monate später Probleme machen. Honestly, I told the driver that I think it's like a message that you had to leave. I feel like this. Mohammed denkt, das war eine Warnung. Er soll da weg. Um zu verstehen, wie Mohammed darauf kommt, muss man wissen, eine Rakete, die im freien Feld detoniert, wie die gerade, da passiert nicht viel. Sagt zumindest Mohammed. Solange sie so in 25 Metern Entfernung einschlägt. Da fliegt man um von der Druckwelle. Richtig gefährlich wird's, wenn eine Rakete in ein Gebäude einschlägt. Wegen den Trümmerteilen, die dann rumfliegen. Und das, meint er, wollen die Israelis gerade nicht. Dass ihm wirklich was passiert. And they don't want me to get injured or killed. Deshalb der Angriff erstmal hier. Erstmal nur auf dem Feld, sagt er. Er glaubt, sie wollen ihn warnen. Vor was genau, weiß er nicht. In jedem Fall soll er hier wohl gerade nicht sein, glaubt er. It's just like a message or a sign that it's not a safe area to be alone here. Sie steigen schnell wieder ins Auto und fahren die restlichen Meter bis zum Grenzübergang Rafah, im Süden von Gaza, der zu Ägypten, über den gut Menschen raus und Hilfsgüter reinkommen könnten, wenn er offen wäre. Ist er nicht. Mohammed dreht sein Videomaterial. 2 oder 3 Clips, sagt er, mehr nicht. Und dann eskaliert die Situation. Eine Rakete schlägt in ein Haus ein, ganz in der Nähe. So I told the driver, please, we had to leave. Yeah, it's very dangerous situation. Sie müssen da weg, und zwar schnell. Im Gazastreifen, da gibt's keine Schutzräume oder Bunker für Menschen wie Mohammed. Wie gesagt, es gibt keinen sicheren Ort. Wenn er eine Rakete hört, bleibt ihm nur hoffen. Er versucht immer da zu sein, wo er denkt, da ist es gerade okay, da greifen sie gerade nicht an. Er muss dafür ständig unterwegs sein, seit dem 7. Oktober, ständig seinen Wohnort wechseln. Sehr vielen Menschen im Gazastreifen geht es so. The scenes of people that are evacuating, it's not easy. Die Straßen sind voll mit Menschen auf der Flucht. It's a chaos, traffic. All the people are evacuating. Evakuieren nennt Mohammed das, was sie da machen. Or they put their stuff above the cars and the people who had the donkey carts and something like this. Überall Menschen, das Nötigste zusammengepackt mit vollbeladenen Autos oder mit Karren, die von Eseln gezogen werden. Und die meisten wissen nicht so richtig, wo sie noch hin sollen. Der Platz in Gaza, der ist begrenzt. Der Gazastreifen, der ist so rund 40 Kilometer lang und 10 Kilometer breit. Und an den Seiten ist entweder das Meer, ein Zaun oder eine Mauer. Also when you stop the car, you can hear people that they are talking to each other. To whom? Where? Auch Mohammed muss ständig evakuieren. Erst zu Verwandten, dann in ein Hotel im Norden, dann in die Mitte vom Gazastreifen zu Verwandten von Sarah, dann zu Sarahs anderen Verwandten in den Süden, in ein Haus von Fremden. It's very hard to go to a strange people house. You don't know. To stay with them, to sleep on their beds. It's very hard. You know, the worst feeling in the world, the evacuating feeling. Dieses immer und immer wieder flüchten müssen, das ist übel, sagt Mohammed. Man muss sich vorstellen, jeder, der eine Wohnung hat, ein Zimmer, ein Bett, wo es gerade sicher scheint, den ruft man dann an. Und wenn es klappt, sind 10, 15 Leute in einem Zimmer. Die meisten schlafen am Boden. Mohammed, der weiß irgendwann nicht mehr, wen er noch fragen soll. Und dann kommt der Tag, an dem er keinen Platz mehr zum Schlafen findet. And the owners ask me to leave. Die Leute, denen das Haus gehört, in dem Mohammed und seine Frau Sarah gerade sind, die sagen, sie kann bleiben, er muss gehen. And I was very offended that why this happened to me. Es ist schon dunkel draußen. Wo soll er denn jetzt hin? Actually, I don't know. I don't know what to say. I'm catching my tears just because when I remember this, especially, we just want to sit in any place for 2 days. Nur mal 2 Tage Ruhe, nicht evakuieren, nicht flüchten müssen. Mohammed versucht zu verhandeln. I just want to make any excuse that I can stay. Aber Mohammed darf nicht bleiben, weil er ist Journalist und der fremde Hausbesitzer, der hat Angst, dass die israelische Armee gezielt Journalisten angreift und dass sein Haus mit Mohammed zur Zielscheibe wird. Und Mohammed, der muss sich jetzt von seiner Frau Sarah verabschieden. And Sarah, she was crying because of me. That I will be alone and I have no place. I don't know where I will sleep tonight. I don't know anything. And I say to them, don't worry, I will be okay, I will be fine. But actually, I'm not fine. Mohammed fühlt sich grauenvoll, weil er Sarah jetzt alleine lassen muss. And actually, I feel very sad that I put her in this situation. Aber im Gegensatz zu Sarah weint Mohammed nicht in dem Moment. Er weint nur, wenn er alleine ist, sagt er. Mohammed packt seine Sachen. Ein bisschen Kleidung, ein Kissen, eine Bettdecke, eine Faltmatratze. Oben aufs Auto. Er fährt los. In die Nacht. Und von diesem Tag an wird Mohammed im Gazastreifen nie wieder in einem Haus schlafen. Bei Daphna, im Hotel am Toten Meer. Dorthin sind sie in der Nacht nach dem 7. Oktober gebracht worden. Viele aus dem Kibbutz. In dem Hotel gibt es einen Raum, der in den Wochen nach dem Angriff der Hamas extrem wichtig wird. In der neuen WhatsApp-Gruppe, die Leute aus dem Kibbutz aufgemacht haben, da im Hotel heißt es, alle sollen runterkommen zu diesem Konferenzraum. Da gab es einen Riesensaal mit wirklich viele, viele Stühle, eine Bühne. Und alle kamen einfach rein und die haben so, wie heißt diese Tücher? Zum Weinen. Taschentücher, genau. Die haben Taschentücher verteilt. Sie sind 200, 300 Leute in dem Saal, sagt Daphna. Und die sitzen da in den ersten Wochen jeden Abend. Dann haben sie, die hatten quasi jeden Tag eine Liste gehabt, wer 100% gestorben ist. Und die Kibbutzverwaltung, die haben diese Liste. Also jeden Abend gab es so diese Gespräch mit allen, also diese Versammlung. Und nur dann war klar, wer tot ist oder nicht. Und eines Tages war, ich glaube, bestimmt 20 Leute. Und alle haben geweint in dem Raum. Im Grunde genommen, fast jeder in Berry hat jemand verloren. Fast jede Familie hat jemand verloren. Sei es eine Oma, Tante, Kind, Onkel. Es gibt welche, die. Es gibt auch Familien, die komplett ausgelöscht wurden. Oder eine Person hat überlebt, weil er nicht da war an dem Tag. Und das Schlimmste waren die Leute mit den Geiseln, also die Familien, wo die noch Geiseln haben, die plötzlich da stehen und mussten gucken, okay, was mache ich jetzt? Im Hotel kommt irgendwann die Polizei vorbei. Der Tod von Daphnas Bruder Ethan, der muss noch offiziell bestätigt werden. Das, worauf Daphna immer noch wartet. Sie gibt ihre DNA-Probe ab, eine Speichelprobe. Sie füllen Zettel aus. Und dann kommt sie ganz offiziell, von der Armee, die Bestätigung. Ethan ist tot. Und es wird auch klar, wie er gestorben ist. Er hat mit dem Sicherheitsteam gegen die Terroristen gekämpft. Und dann ist ihnen die Munition ausgegangen. Sie haben sich versteckt. Und die Hamas-Leute, die haben sie gefunden. Das ist auch komisch, dass du deinen Bruder beerdigst nicht im Kibbutz. Das ist eigentlich der einzige Ort, wo wir beerdigt haben. Und das ist plötzlich, du bist nicht in deinem Zuhause, du musst in einen ganz anderen Friedhof, den du nicht kennst, beerdigen. Und dann zurück ins Hotel und nicht nach Hause. Und ich glaube, das hat uns so fertig gemacht, einfach. Das ist einfach, dass man noch nicht mal richtig beerdigen kann und man kann auch nicht trauern. Normalerweise läuft es so: Im Kibbutz kriegt man Besuch von allen möglichen Menschen, wenn jemand gestorben ist. Das ist ein jüdisches Ritual. Man bleibt 7 Tage zu Hause. Es kommen Leute, die bringen Essen mit. Man muss sich um nichts kümmern. Und alle sind füreinander da. Und wir waren aber nicht daheim. Und es gab auch keinen richtigen Platz, vor allen zu trauern. Ich meine, ich spreche hier von, es gab 3 Beerdigungen am Tag. Also die Leute in Be'eri sind jeden Tag in 2, 3 Beerdigungen gegangen. Der Tag von Ethans Beerdigung ist der 24. Oktober. Er wird auf einem Militärfriedhof begraben, in Jerusalem, auf dem Herzlberg. Zu den Beerdigungen fahren Busse aus dem Hotel, die Menschen mitnehmen, die sich verabschieden wollen. Es sind so viele Beerdigungen, dass sich die Menschen aus dem Kibbutz entscheiden müssen. Zu welcher Beerdigung gehe ich? Also nachdem wir in diese Halle gegangen sind, habe ich dann von meiner Verwandte verabschiedet und bin mit den Begleiter aus der Armee zurück ins Auto Richtung Totes Meer. Und auf dem Weg gab es einen Alarm, einen Raketenalarm. Und wir sind draußen gegangen und auf dem Boden gelegen. Bei einem Raketenalarm ist das am sichersten. Raus aus dem Auto und auf den Boden. Wow, das fand ich so schlimm einfach, weil es ist alles so angespannt. Also man kann einfach noch nicht mal ins Grab gehen und normal, also einfach alles so, okay, hektisch, wir müssen halt so schnell wie möglich raus. Vor da irgendein Raketenalarm, also das war wirklich so angespannt. Das ist halt kein normales Trauer, Punkt. Also das war alles durcheinander. Auf der anderen Seite der Grenze, im Gazastreifen, an diesem Tag, dem 24. Oktober 2023. Viele Kliniken sind nicht mehr in Betrieb, sagt die Weltgesundheitsorganisation. Frühchen sind in Gefahr, Dialysepatienten. Der Treibstoff ist knapp. Es gibt zu wenig Hilfslieferungen, zu wenig Trinkwasser. Der UN-Generalsekretär Guterres sagt an dem Tag: Ich bin zutiefst besorgt über die eindeutigen Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht, die wir in Gaza beobachten. Der Krieg, der dauert jetzt schon viele Wochen. Immer mehr Menschen sterben. Mohammed bekommt ständig Todesnachrichten. Und dann stirbt einer seiner besten Freunde. Beim Einkaufen, am Markt wird er getroffen. Ja. And, yeah, it was, you know, it's like first time that I lost a very close friend of mine. And I was in a shock. Wisst ihr noch, als Mohammed gesagt hat, er weint nur alleine? Das hat er nicht durchgezogen, als er mit uns gesprochen hat. So. I don't know. I really miss him because he was very close to me. Aber eine Todesnachricht, die ist anders. One of them that, to be honest with you, I expect that he will die. Er hat's schon erwartet, weil es mal dieses eine Telefonat mit einem Kumpel gab, wo sie über genau diesen einen Freund gesprochen haben. My friend told me that we were talking on the phone and I asked about all of my friends. And when I said his name, he said, oh, no, don't talk on the phone. Der Bekannte sagt, nein, nicht über den am Telefon reden. Und Mohammed will wissen, warum nicht. He said, why? You don't know that he's a fighter? I don't know. Und 3 Tage nach dem Telefonat war der tot, der Freund. Getötet vom israelischen Militär, sagt Mohammed. Er wusste zwar, dass dieser Freund Hamas ist, aber nicht, dass er ein Kämpfer ist. Er hatte auch immer diese Hosen an, so Stoffhosen. So in braun, beige, mit Seitentaschen und eine Art Trekking-Sandalen. Because Hamas members, they have like a certain Style. Hamas-Style, sagt Mohammed dazu. Aber er dachte, der Freund, der ist halt Hamas im Sinne von bei der Partei, macht aber sonst nichts da. Er dachte, der lebt sonst ein normales Leben, fährt Essen aus und verdient damit sein Geld. Dass dieser Freund auch gekämpft hat für die Hamas, das wusste Mohammed nicht, sagt er. Und dass er auch nicht weiß, was dieser Freund am 7. Oktober 2023 getan hat. نتحدث عن منصرة كبيرة بعدد كبير من الشهداء داخل مخيم جباليا انتشال الجرحى والعالفين داخل الأنقاض هذا هو مكان. Es ist jetzt Ende Dezember. Der Krieg dauert schon länger als 2 Monate. In Kliniken amputieren Ärzte verletzten Kindern Arme und Beine ohne Narkose, weil die Mittel fehlen. Über 80% der Menschen in Gaza sind auf der Flucht, sagt das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge. Über 21.000 Menschen sind in diesem Krieg schon getötet worden. Die Zahl ist vom Gesundheitsministerium in Gaza. Und die meisten der Toten sind Frauen und Kinder. Mohammed und seine Frau können sich nur ab und zu im Auto sehen, weil Mohammed ja nicht in das Haus rein darf. Wenn sie sich sehen, dann bringt Sarah ihm oft was zu essen mit. Er isst sonst eigentlich nur Sachen aus der Dose gerade. Thunfisch zum Beispiel. Hat schon krass abgenommen. Alles ist sehr teuer geworden. Mohammed schläft mal im Auto, mal im Journalistenzelt am Krankenhaus. Aber richtig schlafen, das ist kaum möglich. Mohammed lebt zwischen Raketenangriffen, Trümmern, Tod und Verletzten. Und in all dem wird eine Sache, die fast klein scheint, ziemlich groß. Die Sache mit der Toilette. Yeah, sometimes you need to wait for like 30, 45, sometimes 1 hour to use the toilet. Yeah. Mohammed muss manchmal eine Stunde lang anstehen, um aufs Klo zu gehen. The toilet, it's a very big problem. It was a very big problem to me. Und da am Krankenhaus, wo er arbeitet und jetzt auch schläft? And it's very dirty. And you cannot imagine also the smell. Es stinkt, es ist ekelhaft und wait, setzt man sich da drauf? You sometimes you had to sit, but after 1 minute, please. Also egal was du machst, egal wie schnell du machst, du kannst eigentlich davon ausgehen, dass draußen immer wer steht, der auch dringend rein muss. Und das ist nicht nur so ein Ekelding, das ist ein Problem. Viele in Gaza werden krank in der Zeit, wegen schlechtem Essen, dem Wasser. Auch Mohammed. Yeah, of course. Literally, I had a serious problem in my stomach. Magen-Darm hat er. And each, like 2 hours, I had to go to the toilet. Alle 2 Stunden aufs Klo in dieser Umgebung, wo du für einmal aufs Klo gehen teilweise eine Stunde anstehst, selbst nachts um 3. And it was like, I went to the hospital. I begged the security man there that please I need to go to the toilet. Mohammed muss auch noch mit dem Security Mann vom Krankenhaus diskutieren, dass er die Krankenhaustoilette drinnen nutzen darf, ausnahmsweise. Please, please, please. And I had a problem with him. Und am Ende, nach ewig diskutieren, darf Mohammed endlich ins Krankenhaus und aufs Klo. Jedes Mal eine Stunde am Klo anstehen, wenn man eigentlich arbeiten will, das geht nicht. Das checkt auch die Krankenhausverwaltung. Also gibt's irgendwann eine Toilette für die 120 Journalisten, die da jeden Tag sind, um von dort über den Krieg zu berichten. One day, I woke up at 5 a.m. I went to go to the toilet. Mohammed wacht an diesem Morgen um 5 Uhr auf. Er klettert aus dem Auto und läuft zu diesem neuen Klo. Das ist direkt neben dem Raum, wo die Toten liegen. Wo jetzt im Krieg die vielen toten Körper gelagert werden bis zur Beerdigung. Und in dieser einen Nacht, als Mohammed aufs Klo will, da ist was anders. And I walked. And when I arrived, I find like 7-8 people uncovered, dead on the ground. Mohammed steht da auf einmal vor 7-8 toten Körpern, die da auf dem Boden liegen, in der Dunkelheit, ohne Abdeckung. Vor dem Klo, zu dem er muss. I shocked. And I was scared. What's this? Mohammed hat schon viele Tote gesehen. In einem Krankenwagen oder einem Auto, das die Toten weggebracht hat. Aber nicht so. Nicht komplett ohne Vorwarnung und alleine mitten in der Nacht. Some of them open their eyes and they open their mouth and they have blood and. Sie haben noch die Augen und Münder offen. Blut klebt an ihren Körpern. Some of them half of his hand being cut. Die Toten dieses Krieges. Die liegen da in der Nacht vor Mohammed, uncovered, ohne Abdeckung. Und Mohammed müsste jetzt über sie drüber steigen, um zur Toilette zu kommen. I couldn't pass. I swear. I couldn't pass. In dieser Nacht stellt er sich wieder in die Schlange vor der anderen Toilette, die vor der alle stehen. Mohammed erzählt, dass man Glück hat, wenn man in Gaza ein Auto hat, weil dann kann man die toten Körper der Angehörigen mit dem Auto zum Beerdigen bringen. Wer das nicht hat, der muss sie tragen. Teilweise mehrere Kilometer. Körper von Erwachsenen, Körper von Kindern oder das, was von ihnen noch übrig ist. Es ist Februar. Für Mohammed wird's in der Zeit immer wieder eng. Einmal stellt er sein Auto in der Nacht woanders ab als in den Tagen davor und am Morgen sieht er, da wo er normalerweise geparkt hätte, ist in der Nacht eine Bombe in ein Haus eingeschlagen. Einmal fährt er über eine Kreuzung und ein paar Minuten später schlägt da eine Rakete ein. So I feel like that the death is chasing me. Literally. Mohammed hat das Gefühl, der Tod, der jagt ihn. And actually, I told some of my friends that, you know, I feel like I will die very soon. Er glaubt, dass er bald sterben wird. I don't know why, but actually I am tired. Mohammed ist müde von den Raketen, den Drohnen, den Bombardierungen, den Trümmern. Er lebt jetzt seit Wochen auf der Straße. And my heart is all the time bleeding from loss. Losing friends and I also lost my family at home, my situation. Jeden Tag macht Mohammed sich Sorgen, ob seine Familie am nächsten Tag noch lebt. Mohammed, der hatte immer den Traum, irgendwann raus aus Gaza. Aber es ist auch sein Zuhause. Da ist seine Familie, seine Freunde. Und jetzt im Krieg ist es ihm wichtig zu berichten, was dort passiert. Aber nach diesen ganzen Monaten, da will Mohammed nur noch weg. Er will sein Leben retten. Sehr viele wollen sehr dringend weg. Aber die Grenzen, die sind dicht. Und nur ganz wenige können raus. Mohammed versucht über Leute, die sowas angeblich organisieren können. Eine Ausreise. Er gibt ihnen Geld. Es bringt nichts. Seine Kolleginnen und Kollegen von der ARD versuchen zu helfen. Um aus Gaza ausreisen zu dürfen, muss er auf eine Liste. Auf der Liste stehen Menschen, die Israel ausreisen lässt. Aber der Antrag, dass er ausreisen darf, der wird abgelehnt. Warum, das weiß Mohammed nicht. Er stellt den nächsten Antrag. Wieder abgelehnt. Und dann trifft Mohammed eine Entscheidung. Er setzt sich ins Auto und fährt zu Sarah, seiner Frau. Die lebt immer noch in dem Haus von den Leuten, die Mohammed aus Angst nicht reinlassen. I didn't told her that I got rejected. For the second time. Mohammed sagt seiner Frau nicht, dass seine Ausreise wieder abgelehnt wurde. Was er ihr sagt, ist, dass sie ausreisen soll. Besser sie allein als keiner. Sarah soll auf die Liste. But I told her that I just want to leave Gaza and I will follow you then. Mohammed will, dass wenigstens Sarah rausgeht aus Gaza. Er will, dass zumindest sie in Sicherheit ist. Und das mit Sarah und der Ausreiseliste, das klappt an einem Freitag. Sarah schafft's drauf. Für eine Ausreise am nächsten Montag. Noch 3 Tage. Am Tag vor Sarahs Ausreise fahren die beiden nochmal zu Mohammeds Eltern. Sarah will sich von ihnen verabschieden. Und dann klingelt auf einmal Mohammeds Telefon. Jan called me. Jan ist dran. Aus dem ARD-Studio in Tel Aviv. Ihr kennt ihn vielleicht hier aus unseren älteren Podcast-Folgen. Mohammed, your name is in the list, so you will leave tomorrow also, like this. Mohammed kann also ausreisen, morgen, zusammen mit seiner Frau Sarah. You will leave tomorrow, be ready, yeah. Und was sagt Mohammed? I told him, I will not believe until I saw my name on the list. Ich glaube das erst, wenn ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Das hier war Lost in Nahost, die Story, Folge 2. Ab der nächsten Folge tauchen wir ein in die Geschichte der Region. Wir treffen jemanden, der damals dabei war, als der Staat Israel gegründet wurde, als viele Menschen ein neues Zuhause finden und andere ihres verlieren. Wenn ihr Fragen habt oder noch mehr hören wollt zum 7. Oktober und den Folgen, schaut gerne mal zu den älteren Folgen in unserem Podcast-Feed. Da findet ihr ganz viel rund um den Krieg in Israel und Gaza. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns an lostinnahost@br.de. Und wenn ihr keine neue Folge verpassen wollt, abonniert uns bitte unbedingt. Und eine Bewertung hilft anderen, uns zu finden. Lost in Nahost, die Story, ist ein Podcast von BR24, dem BR-Story-Team und dem ARD-Studio Tel Aviv. Mein Name ist Ann-Kathrin Wetter und ich bin auch die Autorin dieser Folge. Titelsong Andreas Dietrich. Ton und Technik Adrian Thalhammer. Regie Martin Heindl. Redaktion Birgit Frank. Fact-Checking Pia Steckelbach. Projektkoordination Veronika Süß. Dramaturgische Beratung Till Ottlitz. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2024. Und jetzt noch eine Podcast-Empfehlung von Herzen für euch. Telephobia ist zurück mit einer neuen Staffel. Und Host Lea Utz trifft auch dieses Mal Menschen bei einem Anruf, den sie schon viel zu lang vor sich herschieben. Und ihr dürft dabei zuhören. Unabhängig davon, ob ihr auch so Telephobia-KandidatInnen seid, es lohnt sich, da mal reinzuhören, weil hinter jedem Anruf in diesem Podcast so eine spannende oder bewegende Geschichte steckt. Zum Beispiel ist das Cindy, die ihren Ex-Freund anruft, weil sie einen Schatz aus ihrer Kindheit sucht. Oder Brigitte, die nach über 20 Jahren Funkstille sich bei ihrem besten Freund entschuldigen will, weil sie ihn aus der gemeinsamen Wohnung geworfen hat. Die neuen Folgen Telephobia findet ihr in der ARD-Audiothek.